Meine Boys kommen mit der Glock, Boy, bang. Und wir schießen dir in deinen Kopf, Boy. Meine Boys kommen mit der Glock, Boy, bang. Und wir schießen dir in deinen Kopf, Boy. Headshot mit der Glock, Boy, bang, bang, bang. Ich bin so ein Hot Boy, bang, bang, bang. Und wir rauchen Pot, Boy, bang, bang. Ich verpasse hier einen Shot, Boy. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Alle meine Boys haben Mula, Boy. Und wir robben Jule, we vom Jula, Boy. Ich bin ein cooler Boy, also wie ein Schneemann. Ich und meine Boys verkaufen Schneemann. Ich bin so ein Hood Boss Boy. Deshalb ist mein Rucksack von Boss Boy. Die Uhr am Armgelenk habe ich dank Hehlerei. Du willst Stress, ich zieh die Glock und dann ist dein Leben vorbei. Dann hagelt das Blei, ähnlich wie im Winter ein Hagelsturm. Dank dem Weed bin ich higher als ein hoher Turm. Ich bin so gottverdammt High Boy. Im Hood wird geschossen, keine Schlägerei, Boy, bang. Meine Boys kommen mit der Glock, Boy, bang. Und wir schießen dir in deinen Kopf, Boy, bang. Meine Boys kommen mit der Glock, Boy, bang. Und wir schießen dir in deinen Kopf, Boy, bang. Meine Boys kommen mit der Glock, Boy, bang. Und wir schießen dir in deinen Kopf, Boy, bang. Meine Boys kommen mit der Glock, Boy, bang. Und wir schießen dir in deinen Kopf, Boy, bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Hustensaft, Jüngling, bang.